NDR Info. Hintergrund. Viva Duce! Italien im Mai 2021. Duce, Duce, Führer, Führer, rufe in Predappio. Auf dem dortigen Friedhof wird die Krypta Benito Mussolinis auf Wunsch der Familie wiedereröffnet. Mehr als 1000 Menschen sind gekommen in den Heimatort des ehemaligen Diktators in der Romagna. Fast alle tragen schwarze Hemden, in Italien ein Erkennungszeichen der Faschisten. Die Mussolini-Anhänger, von der Polizei begleitet, ziehen in einem Gedenkmarsch durch die kleine Gemeinde. Kamerad Mussolini, rufen sie zu Hunderten. Viele Arme werden dabei gestreckt zum sogenannten römischen Gruß, ähnlich dem Hitlergruß in Deutschland. Laut Gesetz ist das in Italien verboten. Die Staatsanwaltschaft wird später ermitteln, Urteile liegen auch ein Jahr danach noch nicht vor. Szenenwechsel, Juni 2022. Im italienischen Fernsehen wird über den aktuellen politischen Umfragetrend berichtet. Wenn heute gewählt würde, kämen die Brüder Italiens auf 22,6%. Ihr theoretisch virtuelles historisches Allzeithoch. Der Fernsehsender La Sette ist mit dieser Prognose nicht alleine. Auch fast alle anderen Meinungsforschungsinstitute melden Spitzenwerte für die Partei Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens. Damit ist 100 Jahre nach dem Marsch auf Rom, mit dem Mussolini die Macht in Italien an sich riss, eine Partei mit neofaschistischen Wurzeln stärkste politische Kraft im Land. Pressekonferenz in der Parteizentrale der Brüder Italiens in der Via della Scrofa im Zentrum Roms. Gerade sind die Stimmen bei den Kommunalwahlen ausgezählt worden, an denen sich fast 10 Millionen Italienerinnen und Italiener in rund 1000 Gemeinden und Städten beteiligen konnten. Die Brüder Italiens zählen zu den Siegern, sind mit Abstand stärkste Partei der italienischen Rechten geworden, weit vor der Lega Matteo Salvinis. Parteiführerin Giorgia Meloni sitzt vor einem Pulk an Mikrofonen an einem langen blau bezogenen Tisch. Hinter sich eine blaue Stellwand, auf der dutzendfach das Symbol ihrer Partei prangt. Journalisten fragen Meloni, ob sie und ihre Brüder Italiens auch bereit seien, die Regierung zu übernehmen, bei einem möglichen Erfolg in den Parlamentswahlen im nächsten Frühjahr. Die Chefin der Brüder Italiens zögert nicht. Wir sind absolut bereit zu regieren, wenn uns die Italiener die Möglichkeit geben zu regieren, auf der Basis gemeinsamer Ideen eines Mitte-Rechts-Bündnisses. Dann garantieren wir, dass wir auch diese Verantwortung übernehmen werden. Die Führerin einer Rechtsaußenpartei als nächste Ministerpräsidentin Italiens, aufgrund der aktuellen Umfragen nicht abwegig. Was die Frage aufwirft, nicht nur, weil sich die Machtergreifung Mussolinis jetzt zum 100. Mal jährt. Wie halten es Meloni und ihre Partei mit dem Faschismus? Die Chefin der Brüder Italiens reagiert darauf regelmäßig genervt. Ich habe nichts, für das ich mich entschuldigen müsste in meinem Leben. Aber in 2 von 3 Fernsehdiskussionen soll ich über Geschichte und nicht über aktuelle Politik reden. Das finde ich nicht richtig. Die ehemalige Jugendministerin unter Silvio Berlusconi drücke sich seit Jahren vor einer klaren Verurteilung des Faschismus, kritisieren beispielsweise die Sozialdemokraten des PD. Und weisen darauf hin, dass im Parteisymbol der Brüder Italiens die grün-weiß-rote Flamme lodert, die in der Symbolik der italienischen Rechten für die ewige Flamme auf dem Grab Mussolini steht. Konfrontiert mit diesen und ähnlichen Vorwürfen geht Giorgia Meloni gerne in die Offensive, auch in der Pressekonferenz nach den Kommunalwahlen. Ich habe gesehen, dass die Demokratische Partei wieder die Geschichte der Nicht-Vorzeigbaren hervorgeholt hat. Ich verstehe gut, dass sie besorgt ist angesichts des Anwachsens der Brüder Italiens. Aber ich habe den Eindruck, dass dieses ständige Warnen vor dem schwarzen Mann in der Vergangenheit nicht funktioniert hat und auch künftig nicht funktionieren wird. Wir sollten ernsthaft über die Probleme dieses Landes diskutieren, denn gewisse Dummheiten schlucken die Menschen nicht mehr. Giorgia Meloni ist nicht nur bei den Wählern der Rechten mittlerweile deutlich beliebter als Lega-Chef Salvini. Die rhetorisch gewandte 45-Jährige verpackt ihre radikalen Parolen geschickter als der polternde Salvini, wirkt selbstbewusst und verbindlich und hat dadurch auch bürgerlich-konservative Wählerschichten erobert. Aber eine klare Verurteilung der faschistischen Diktatur, die gibt es von ihr nicht. Emanuele Toscano, Professor für politische Soziologie an der Fernuniversität Guglielmo Marconi, forscht seit Jahren zur italienischen Rechten. Die Person Meloni, sagt er, sei ein Grund, warum die Brüder Italiens Salvinis Lega als führende Partei der italienischen Rechten abgelöst haben. Salvini ist eine Person, die einen Tag dies und den nächsten Tag etwas anderes sagt. Während Giorgia Meloni versteht, sich selbst und die Sache, für die sie eintritt, sehr viel glaubwürdiger zu verkaufen. Das hat mit dazu beigetragen, Stimmen von der Lega an die Brüder Italiens abfließen zu lassen. Stimmen an eine Partei, die ihre Nabelschnur zur faschistischen Tradition nie abgeschnitten hat. Inhaltlich, sagt Rechtenforscher Toscano, hat die Meloni-Partei ihre Positionen in den vergangenen Jahren kaum verändert. Der italienische Fall ist besonders interessant aus der Sicht eines Forschers, aber aus der Sicht der Bürger besonders beunruhigend. Denn ihre faschistischen Wurzeln haben die Brüder Italiens nie ganz abgeschnitten. Obwohl sie eine Kraft der extremen Rechten bleiben, wachsen sie immer weiter. Dabei profitieren die Brüder Italiens auch davon, sagt Toscano, dass sie ihre Oppositionsrolle gegen die Regierung Draghi quasi exklusiv haben und so die Unzufriedenen aller Richtungen hinter sich scharen können. Anders als Salvinis Lega hat es Meloni abgelehnt, in der breiten Draghi-Koalition mitzumachen. In der Pandemie wurden die Brüder Italiens so auch erste Anlaufadresse für Gegner der Anti-Covid-Politik. Aber, mahnt Soziologie-Professor Toscano, man dürfe nicht nur auf die Tagespolitik schauen. Der Aufschwung der Brüder Italiens und zuvor der Lega habe tiefer liegende Gründe. Der Erfolg der Lega Nord und der Brüder Italiens in der italienischen Gesellschaft erklärt sich auch durch ihre Fähigkeit, die Verlierer der Globalisierung anzusprechen. Also die sozialen Klassen, die durch die ökonomische Krise Anfang dieses Jahrtausends betroffen waren und dann auch durch die Pandemie. Krisen in Sachen Arbeit, in Sachen Werte. Die Lega und die Brüder Italiens haben die Fähigkeit gehabt, vereinfachende Antworten auf diese Situationen zu geben. Stichwort Problem der Migration, Schutz der italienischen Werte. Dies sind vorgetäuschte Antworten. Sie haben aber verfangen innerhalb der italienischen Gesellschaft bei denen, die diese Krisen besonders stark zu spüren bekommen haben. Toscano meint, die Mitte-Links-Kräfte wie beispielsweise die SPD-Schwesterpartei PD hätten in den vergangenen Jahren in Italien die Fähigkeit eingebüßt, die sozial schwächsten Schichten der Bevölkerung anzusprechen. Dieses politische Feld hätten nur die Rechtsparteien besetzt. Zur Frage, ob die Brüder Italiens eine faschistische oder neofaschistische Partei sind, sagt Toscano: Se per fascismo intendiamo. Wenn wir unter Faschismus eine Position verstehen, die nationalistisch ist, nicht allen die gleichen Rechte zugestehen will, was die Basis der Demokratie ist, dann muss man die Brüder Italiens als faschistisch einstufen. Wenn man ihre Positionen sieht, zum Beispiel zur Migration, zu Bürgerrechten, zur Diversität. Viele mit faschistischen Sympathien identifizieren sich mit den Brüdern Italiens, die zu einigen Themen Positionen vertreten, die sich schwer mit der Demokratie vereinbaren lassen. Bei den Brüdern Italiens ist man zu dieser Frage wenig gesprächsbereit. Ein Interview zum Thema Faschismus? Nein. Mehr als ein halbes Dutzend Anfragen bei der Jugendorganisation der Partei Nationale Jugend blieb unbeantwortet oder wurde abgelehnt. Bei Ortsgruppen aber auch in der Zentrale in Rom. Gesprächsfreudiger sind sie in Predappio. Die Heimatgemeinde Mussolinis und umliegende Orte sind Wallfahrts- und Kultstätte für rechtsextreme Alt- und Neofaschisten. Es gibt da zum Beispiel das Haus der Erinnerungen, wie es offiziell heißt. Wer durch die hochgesicherten Eisentore schreitet, zur Linken und zur Rechten begrüßt von italienischen Fahnen und überlebensgroßen Adlerstatuen, begibt sich auf eine Zeitreise 100 Jahre zurück. In dem mit vielen hohen Bäumen bewachsenen kleinen Park hinter dem Eisentor steht eine Villa. Sie hat Mussolini 1923 als damals junger Machthaber für seine Familie bauen lassen. Im Jahr 2000 hat die Mussolini-Villa der aus der Lombardei stammende Unternehmer Domenico Morosini gekauft, zusammen mit seiner Frau. Er sagt zur Begrüßung: Io sono custode, siamo custode della storia italiana. Ich bin der Hüter. Wir sind die Hüter der italienischen Geschichte. Beim Rundgang durch die Villa, die als privates Museum deklariert ist, macht der 82-Jährige kein Geheimnis daraus, dass er ein Bewunderer Mussolinis ist. Ich liebe die Geschichte und ich mag die großen Männer. Und der Führer war einer der Großen. Mussolini ist seinerzeit geistig 100 Jahre voraus gewesen. Auf der Welt gab es nur einen wirklichen Führer. Wenn er sich 1940 aus der Politik zurückgezogen hätte, wäre er der angesehenste Mann der Welt gewesen. Aber was ist damit, dass Mussolini die Demokratie abgeschafft hat, politische Gegner verfolgen und einsperren ließ, einen blutigen Kolonialkrieg führte, Rassengesetze erließ und an der Seite Hitlers in den Krieg eingestiegen ist? Darüber möchte Morosini nicht so gerne reden. Tanto che mi riposo un po', perché sennò dopo mi viene nervoso a sentire parlare male del Duce. Ich ruhe mich jetzt ein bisschen aus, denn sonst rege ich mich auf, wenn ich höre, dass schlecht über den Führer geredet wird. Zu sehen gibt es in Morosinis Haus der Erinnerungen über 2 Stockwerke verteilt faschistische Devotionalien, wie Mussolini-Büsten, Reliefe oder Bilder, Fahnen, Standarten und Uniformen, sowie die nach Aussagen Morosinis weitgehend original erhaltene Einrichtung, inklusive Mussolinis Schreibtisch und Ehebett. Das alles kann gezeigt und ausgestellt werden, weil die Villa Mussolini offiziell ein Museum ist und daher Geschichte zeige. Was Mussolini-Fan Morosini ausstellt, fällt nicht unter das sogenannte Schelber-Gesetz. Dieses Gesetz aus dem Jahr 1952 verbietet eine Verherrlichung des Faschismus und Bestrebungen zum Wiederaufbau einer faschistischen Partei in Italien. Theoretisch. Praktisch legen italienische Gerichte den Begriff der Geschichte und das Recht, diese zu zeigen, sehr großzügig aus. Dass mit rechtsextremistischen Tendenzen nicht zu spaßen ist, weiß Paolo Berizzi. Der Journalist sitzt in seinem Haus in Bergamo. Wie immer von Polizei bewacht rund um die Uhr, 24 Stunden lang. Berizzi berichtet seit mehr als einem Jahrzehnt für die Zeitung La Repubblica über die rechte Szene in Italien. Die Rechtsextremisten haben ihn wegen seiner Reporterarbeit zum Feind erklärt. Es gibt Einschüchterungen und Drohungen seit Jahren. Das begann stufenweise, mit Beleidigungen, mit Versuchen, meine Arbeit zu diskreditieren. Dann haben sie irgendwann begonnen, mein Arbeits- und Wohnumfeld anzugreifen, mein Auto, mein Zuhause. Veranstaltungen, auf denen ich meine Bücher vorgestellt habe, sind von neofaschistischen Gruppen gestürmt worden. Aktuell laufen wegen Drohungen gegen mich 16 Strafverfahren in ganz Italien. Dabei geht es auch um Morddrohungen. Die Einschüchterung durch neofaschistische und neonazistische Gruppen in Italien hat ein Niveau erreicht, das bis vor einigen Jahren nur die Mafia kannte. In Varese hat vor einigen Wochen eine Gruppe von Neofaschisten namens Dodici Raggi, 12 Strahlen, ihren Hass auf den kritischen Journalisten öffentlich zur Schau gestellt. Als Berizzi unter anderem auf Einladung des Bürgermeisters in der 80.000 Einwohnerstadt eine Lesung machte. Sie hatten die Stadt mit Transparenten gegen mich geradezu tapeziert und Flugblätter mit meinem Gesicht verteilt. Dann haben sie einen Schauprozess gegen mich auf der Straße durchgeführt, vor Dutzenden ihrer Leute. Sie haben eine Puppe mit meinem Gesicht befragt und beleidigt und gesagt, ich sei ekelhaft und so weiter. Auf ihrem Telegram-Kanal haben sie es öffentlich gemacht. Das geschieht in Italien. Im Jahr 2022. Wieso das möglich ist? In unserem Gespräch via Skype sagt Berizzi: Ich glaube, dass es in Italien zu viel Toleranz gibt gegenüber dem wiederauflebenden Neofaschismus. Im Ausland ist man deutlich weniger tolerant. In Deutschland, in Spanien, in Frankreich, sogar in den Ländern im Osten. In Italien haben wir das Paradox, dass es im Land Mussolinis, das den Faschismus erfunden hat, 77 Jahre nach seinem Ende zu viel Toleranz gegenüber diesem Phänomen gibt. Mit dem Ergebnis, dass die Faschisten wieder ihr Haupt erhoben haben. Das immer selbstbewusstere Auftreten gewaltbereiter neofaschistischer Gruppen wie 12 Strahlen, aber auch Casa Pound oder Forza Nuova einerseits und andererseits der Erfolg der rechten Parteien in Rom, zunächst der Lega und jetzt der Brüder Italiens. Für Berizzi sind diese Entwicklungen 2 Seiten derselben Medaille. Der Rechtsextremismus sei wieder hoffähig. Diese rechtsextremen Gruppen, sagt der unter Polizeischutz stehende Journalist, sehen nicht mehr Salvini, sondern Meloni als ihre wichtigste Partnerin in Rom. Dass sich Meloni schwer tue mit ihrer Distanzierung vom Faschismus, sei aus ihrer Sicht sogar nachvollziehbar. Denn, meint Berizzi, die Chefin der Brüder Italiens würde damit einen Teil ihrer Wählerschaft verlieren. Die Überschrift eines Interviews Berizzis im linksliberalen Magazin Micromega lautet: Giorgia Meloni, die unterschätzte Gefahr. Ein Podcast von NDR Info.